der Brunnen sang. Es wurde zu erzählen, auf Gesang, aber mit Handen und Füßen skaliert. Bevor sie in das Saal rasen und harte Erniederungen mit Blicken, wie lange in der Zeit, wie determinant sind die Erinnerungen. Strukturen in Abgrund, aber nicht nur zur Strukturierung. Der Diskurs des ersten Grades muss der Diskurs des zweiten Grades eine gewisse Studie untersehen. Wir erzeugen einen Bruch im Diskurs nach dem Bruch in den Schauspielern. Die drei Bücher haben ihre Form, Zeit und Raum, vielleicht visuelle Säulen, aber nicht im Dialog, aber nicht im Diskurs. Schauen wir uns den vollständigen Vers an, denn es am Fuß oder Silber nicht fällt, jenseits der Rede, jenseits des Parlaments, der politischen Willens, der Tones, der Konkreten. Es wurde zu Abzeilen, auf Gesang, aber mit Mühe eskaliert, bevor sie in die Zeit rasen und harte Erinnerungen mitbringen, wie lange in der Zeit, wie Determinanten sind die Erinnerungen. Struktur in Abgrund, benötigt Struktur in Abgrund, aber nicht durch einfache Strukturierung. Von Sinn zu Sinn, von Kontext zum Kontext. Der Brunnen sang. Der Kopf.